بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف ولم يبعث بالقلم، نبينا محمد أمير المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، بما ويتمت unser Vortragsreihe كتاب الحسبة über Dauer, ja, das Gute gebieten und das Schlechte verbieten. Und sind bei dem Thema jetzt angekommen, ein individuelles Munkar und ein gesellschaftliches Munkar. Oder auch ein individuelles Ma'ruf und ein gesellschaftliches Ma'ruf. Und diesen Vortrag lernen wir inshallah, wie man auch mit einem individuellen Munkar umgeht. Und wie man mit einem gesellschaftlichen Munker umgeht sozusagen. Und wir erklären erstmal ein paar Punkte. Über die Umstände, ja, ne? أحكام وضعي زو أحكام وضعي نعم من أندر فاب إن شاء الله und listen auf welche شروط مهزال von شرط. Das bedeutet Bedingung. Das zweite ist Sebab. Und das bedeutet Grund. Das dritte ist Mani' bzw. Mawani' Mehrzahl. Viertens Azima. Das ist Ruchsa, kann man sagen. Das heißt, fünftens, Sihah. Unkorrekt und fasid. Inkomplett. So, das sind die Ahkam Wada'i. Ahkam Wada'i. Und jetzt erklären wir Sebab genau inshallah. Also das hier interessiert uns vor allem jetzt Sebab. Und wir werden inshallah auch die Bedeutung von Sebab aufschreiben. Sebab. Sebab, Grund. Was ist, bedeutet das? Sache, deren Anwesenheit Sebab bedeutet Sache, deren Anwesenheit das Vorhandensein der Regel benötigt oder bedingt und seine Abwesenheit benötigt die Abwendung der Regel. So, ich habe ein Beispiel hier zustande. Ja, zum Beispiel Maghreb. Das Maghreb-Gebet, ja, ne? So. Also das Sebeb, dass das Maghreb-Gebet eintrifft, ist, dass die Sonne untergeht, also der Sonnenuntergang. Wenn die Sonne anfängt unterzugehen, dann tritt das Maghreb-Gebet ein. Das heißt, das Sebeb des Maghrebs-Gebets, dass es zur Pflicht erklärt wird, ist, oder dass man es verrichten muss, ist, dass die Sonne anfängt unterzugehen. Wenn die Sonne dann nie untergeht, zum Beispiel, ist glaube ich in Norwegen und so weiter, gibt es verschiedene Ahkam, ja. Da guckt man zum Beispiel auf die nächste Nachbarstadt und so weiter und so weiter. Aber wir reden gerade über Al-Ma'ruf wal-Munkar. So, was hat das jetzt mit dem guten Gebieten und schlechten Verbieten zu tun? Und wir werden das tabelljahrisch darstellen schon und die Sache verstehen schon, ne? Was schrift man noch weg? So, also, ich mache am besten es auf zwei Tafeln verteilt, wenn wir schon zwei haben, haben wir gutes Gebieten, schlechtes verbieten. Also die sind so getrennt, müsst ihr euch vorstellen. Das ist ein Teil, das ist der andere Teil. So, also was ist das Sebeb, dass wir das Gute gebieten? Also schreibe ich mal hin. Gleich Farbe. Sebeb ist Abwesenheit des Ma'ruf. Okay. Und hier ist der Sebeb. Anwesenheit des Munkers. So. Also das Sebeb, dass man das Gute gebietet, ist, dass das Gute nicht da ist. Zum Beispiel das Gebet. Du sagst zu einer Person, sie betet sowieso schon ihre fünf tägliche Pflichtgebete. Du sagst ihr, ja, mach deine Pflichtgebete. Aber dann mach das doch sowieso. Oder jemand, der zum Beispiel nicht raucht. Du sagst ihm, rauch ihm nicht, aber er raucht doch sowieso nicht. Und so. Was können wir da sagen, wenn zum Beispiel welche Munkerat da sind, zum Beispiel Götzen werden angebetet oder Wahlen, also demokratische. Oder Demokratie. Sinne. Und so. weiter, yani. Und zum Beispiel, was hier abwesend hat, ist ein Ba'ruf. Wenn die Leute zum Beispiel die Dauer verlassen haben, die Scharia und so weiter und so weiter. Wenn diese Munkarat da sind, Sina ist da, Demokratie ist da, demokratische Wahlen sind da und so weiter, dann verbietet man dies und man tadelt dies. Taib. Und wenn zum Beispiel die Leute verlassen haben, Dawa zu machen, dann rufst du sie zur Dawa auf. Wenn die Leute verlassen, dieses Ma'ruf verlassen haben, dann rufst du sie zu dem Ma'ruf auf und so weiter und so weiter. Taib. So. Jetzt haben wir den Sebeb bei dieser Sache gelernt. Und schauen uns das andere jetzt an. So. Ja. Das passt doch hier. Also sagen wir mal Ma'ruf oder Munkar. So. Sagen wir mal, ein Ma'ruf ist abwesend oder ein Munkar ist anwesend. Dies unterteilt sich auch in zwei Teile. Das eine ist individuell, das heißt auf die Einzelperson. Das andere ist Gesellschaft. So. So. Hier zum Beispiel, das Ma'ruf fehlt in einer Person. Oder das Munkar ist in einer einzelnen Person vorhanden. Ein Ma'ruf, was in einer Einzelperson vorhanden ist, ist zum Beispiel jemand, der geht nach Hause, und dann sitzt er nachts an einem Schreibtisch und dann zeichnet er zum Beispiel einen menschlichen Mann oder so. Und er zeichnet ihn. Hier ist der Ma'ruf, hier ist der Munkar, ein individuelles Munkar, was bei ihm bleibt. Denn es weitet sich nicht auf andere Leute aus. Oder ein Ma'ruf, was individuelles, also etwas Gutes, was individuelles ist, zum Beispiel, jemand betet nachts Qiyam al-Layl für sich. Keiner weiß davon und keiner profitiert auch in dem Sinne sozusagen, sondern er macht dieses Ma'ruf alleine. Oder ein Munkar während die Gesellschaft dieses nicht akzeptiert. Zum Beispiel Kokain oder so. Zum Beispiel Kokain oder sowas ist in diesem Land, in Deutschland, ist verboten, sogar von dieser demokratischen Gesellschaft. Sogar da ist diese Kokain verboten. Und das ist ein Munkar, den eine Einzelperson zum Beispiel trägt, aber die Gesellschaft mag das sozusagen nicht oder toleriert dies nicht, obwohl es eine Kufr-Gesellschaft ist. Taib. Jetzt gucken wir bei der Gesellschaft. Es ist entweder präsent, also anwesend, oder abwesend in einer Gesellschaft. Und die Gesellschaft zum Beispiel bestätigt es, also diesen Munkar zum Beispiel. So. Wenn der Ma'ruf oder der Munkar in einer Gesellschaft vorhanden ist, ja, ist dann präsent oder abseits in einer Gesellschaft, und die Gesellschaft zum Beispiel akzeptiert es, diesen Ma'ruf, er akzeptiert, dass Alkohol verkauft wird zum Beispiel, dann ist dieser Munkar, dieser Schaden, ist in der Gesellschaft nicht mehr auf Einzelpersonen beschränkt, während es die Gesellschaft verachtet, sondern es ist in der Gesellschaft toleriert und gefördert sozusagen und wird dort nicht verboten. Taib, jetzt stellen wir uns eine Frage, was ist überhaupt eine Gesellschaft? Was ist eine Gesellschaft? Also auf Arabisch Mujtama'un, es bedeutet, ich glaube, ich nehme Blau dafür, sowas wie kontinuierliche Transaktionen. Person Vereins. Oder geleitet von einer einzelnen Autorität. Ich glaube, das sieht man nicht ganz. Kontinuierliche Transaktionen zwischen Personen vereint oder geleitet von einer einzelnen Autorität. Also Autorität. Na. So, jetzt schauen wir uns an, inshallah, wie man mit Ma'ruf in der, wie man Dawa macht mit Munkarat, die in der Gesellschaft sind und individuell sind und so weiter und so weiter. Jetzt schauen wir uns an, inshallah, Tabelle und dann Zeichnungen. Ja, da können wir diese verwenden. Können wir stehen lassen jetzt. So, individuell. Wie machen wir dort Dawa? Wir machen es privat mit der einzelnen Person. Anweisen, alles Gute gebieten, schlechte verbieten. Dann kann in die Duell regiert werden. So. Nichts bloßstellen. So, rühr die Eier. So, Allah sagt: Udu'u ila sabili rabbik bil hikmati wal maw'idati hasanati wa jadilhum billati hiya ahsan. Im vorherigen Vers, also vor zwei Durus, habe ich gesagt, Surah 16, Vers 105 bis 125. Könnt ihr schon bitte korrigieren. Auf jeden Fall, wenn der Ma'ruf abwesend ist bei einer einzelnen Person oder wenn der Munkar anwesend ist bei einer einzelnen Person, dann macht man Dawa wie? Dann macht man mit ihm privat Dawa. 1:1 Jane. Und man stellt ihn nicht bloß. Zum Beispiel, jemand hat, sagen wir mal, er hat sich versteckt, irgendwo hat sich versteckt, im Wald oder so, hat dort eine Zigarette geraucht zum Beispiel. Was machst du? Du redest dann mit ihm privat. Also du redest dann mit ihm privat. Und dann sagst du, und dann gibst du ihm die Beweise aus Koran und Sunna. Und dann machst du es freundlich, nett, freundlich, nett und sanft, diese Dawa. Wie Allah sagt, und udu'u ila sabili rabbika bil hikma. Und rufe sie zum Weg deines Herrn mit Weisheit, schöner Mahnung und streite mit ihnen auf die beste Art und Weise. Das ist ja eine auf Ma'ruf, Munkar und so weiter bezogen, das bei einer einzelnen Person liegt, also individuell. Wie man mit Ma'ruf und Munkar in einer Gesellschaft umgeht, schauen wir jetzt inshallah uns an. Jetzt schauen wir uns an, wie man in der gesellschaftliche Ma'ruf oder Munkar umgeht. So. Öffentlich. So, also bei Gesellschaft sehen wir, dass es genau umgekehrt ist. Man macht diese Dawa öffentlich. Weil was bringt es dir, wenn du zum Beispiel sitzt mit deinem Bruder und dann sagst du, ja, das ist so in der Gesellschaft, die haben den Tawhid verlassen oder die haben das gemacht, den Götzen angebetet. Und dein Bruder, mit dem du redest, der betet nicht mal Götzen an zum Beispiel. Sonst wäre sowieso nicht dein Bruder im Dien. Aber das nur so als Beispiel. Ja, wie macht man die Dawa? Man macht sie öffentlich. Man sagt öffentlich, so wie Ibrahim a.s. zum Beispiel, Inna bura'a'u minkum, wa mimma ta'buduna min dunillah, kafarna bikum. Wir sagen uns los von dem, von euch und von dem, was ihr neben Allah anbetet. Wir haben Kufr gegen euch und so weiter. Er hat das öffentlich gemacht. Warum? Weil dieser Munkar war öffentlich. Und deswegen, das, die Anbiya haben das auch gemacht, öffentlich verboten. Oder Nuh a.s. auch öffentlich und privat und so weiter. Und man macht das in Jama'a. Man macht das mit Jama'a. Also eine Jama'a kümmert sich darum. Wie wir erwähnt hatten, das Fardu al-Kifaya, dass eine Gruppe sich um diese Dauer sozusagen kümmert. Und man macht diese Sache auch hart. Man sagt, Demokratie ist Schirk. Man sagt, das ist Schirk, das ist Kufr. Oder das habt ihr verlassen und das müsst ihr machen und so weiter und so weiter. Ist ja ein ganz Unterschied, wie wir sehen, wie ein individuelles Ma'ruf, das begangen wurde. Oder ein individuelles Ma'ruf, was man verlassen hat, oder individuelles Munkar, was man begangen hat. So, jetzt schauen wir uns nochmal eine größere Tabelle an, inshallah. Zum Beispiel sagt Allah, wasta' bima tu'mar wa'arid 'ani al-mushrikin. Und rufe offenkundig sozusagen auf und wende dich von den Götzendienern ab. Ja, was macht er? Öffentlich. Er sagt zum Beispiel, Qul ya ayyul kafirun, sprich ihr, o ihr Kuffar. Ich diene nicht dem, den ihr dient, und ihr dient nicht dem, den ich diene. Und so weiter. Ja, ne, er sagt, eure Götzen sind falsch oder macht die Götzen fertig. Und also in dem Sinne von, sie sind keine Gottheit, sie sind falsch, sie hören nicht euch und sie schaden nicht. Und tadelt diesen Schirk ja ne, schwer in der Gesellschaft sozusagen. Taib, so. Also wir hatten diese Unterteilung. Ich mach das mal so. Ma'ruf und Munkar. So. Also die gehören zusammen, ne? Damit man Bescheid weiß. So. Zum einen Gesellschaft hatten wir ja wie gesagt schon. Und das andere ist individuell. So. Aber dies unterteilt sich wiederum in zwei. Also zum Beispiel Ma'ruf oder Munkar, das Assassi ich schreibe das am besten in andere Farbe, damit man das nicht vertauscht. Das heißt so viel wie Stamm. Also die Übersetzung von noch besser auf dem Blau, damit man es nicht vertauscht. Das heißt Stamm. So. Okay. Und hier ein Ma'ruf. Munkar Far'i. Das heißt so viel wie Zweig. Taib. So. Also. So, Far'i und Assasi, das ist unser nächstes, was wir lernen. Ein Munkar, das zum Beispiel ein Ma'ruf, das Far'i ist. Das heißt, ein Zweig, ein Ma'ruf, der von einer einzelnen Person begangen wird und der sich im Bereich des Far'i befindet, ein Zweig. Zum Beispiel, er tut eine Sache, aber diese gute Sache bleibt nur bei ihm. Also ein Gutes, was nur bei ihm bleibt, wie zum Beispiel, wie soll ich sagen, er betet zum Beispiel, also schreibe ich hin schon, er betet zum Beispiel nachts Qiyam al-Layl. Also für sie, oder er spendet, nee, das tut auch andere, aber fastet zum, oder zum Beispiel Fasten. Fasten. Ein Beispiel. Also er fastet. Und dieses Ma'ruf ist bei ihm und bleibt auch bei ihm. Also andere profitieren davon nicht. Das ist ein Ma'ruf individuell, Far'i. Ein Ma'ruf, ein Munkar, individuell, Far'i, ist böser Zweig sozusagen oder schlechter Zweig. Der ist an sich schlecht, führt aber nicht zu anderen Munker. Zum Beispiel Zeichnung. Okay, hier bei einem Munkar, individuell Farai, ist ein Beispiel, er geht nach Hause und nachts zeichnet er zum Beispiel ein Tier oder so, oder einen Menschen, zeichnet er, dann ist dieses eine Sünde für ihn, aber diese Sünde tut nicht auch auf andere sich übertragen sozusagen. Na, so, jetzt schreibe ich dort zur Seite schon ein bisschen kürzer. Zum Beispiel Khalifa. So, ein Ma'ruf individuell begangen, ja, ein Khalifa, der Assasi ist. Ein Khalifa ist ein Ma'ruf, der Assasi ist, das heißt ein Stamm. Von ihm kommen viele andere Ma'rufe, die gut sind. Zum Beispiel, er sammelt die Zakat ein und er macht auch andere gute Sachen. Das bleibt nicht bei ihm, sondern die Gesellschaft profitiert davon. Das ist ein Ma'ruf, der Assasi ist, der von den Individuen begangen wird. Jetzt. Achso, das kann man, glaube ich, gar nicht lesen. Auf jeden Fall, da steht Khalifa gut, führt zu anderen gut. Stamm schlecht, führt zu anderen schlecht. Okay, als Beispiel. Demokratie. Und als Beispiel von Demokratie können wir sagen, Drogen, Alkohol, was noch? Aura. So. Ein Munkar, das Assasi ist. Von einem Individuum zum Beispiel, so einem Premierminister oder auch andere Ministers, die in diesem Parlament da herum arbeiten. Auf jeden Fall, eine Demokratie ist ein Stamm, ein Assassin, der zu anderem Schlechten führt. Zum Beispiel, sie legalisieren den Verkauf von Alkohol. So. Dadurch, dass sie das legalisieren, trägt die Gesellschaft dadurch einen großen Schaden. Oder den Drogen wie zum Beispiel Zigaretten, Alkohol und auch andere Sachen. Oder auch die Aura, dass die Aura entblößt sein darf, in Anführungszeichen hier. Das führt zu vielen anderen Munkarat, wie zum Beispiel zu Zina. Dass die Leute sich aufhören zu bedecken und so weiter, führt zwangsläufig leider zu Zina. Und das ist ein Munkar, das sich auf die Gesellschaft ausweitet. Tayyip. Und von diesen, also das haben wir jetzt gelernt. Und von diesen unterteilt es sich wiederum auch nochmal in zwei. Und das ist muss lernen. Was nehmen Sie jetzt hier? Alles so weit, die unterteilen sich auch nochmal in zwei. Also MGW bedeutet muss gewusst werden. Das heißt, dass es von Ma'alum Minadini bit Darura ist. Die Dinge, die jeder Muslim wissen bzw. lernen muss. Und wo keiner eine Entschuldigung hat, außer zum Beispiel jemand hat keine Chance zu lernen oder jemand ist neu konvertiert und lernt, ist am Lernen sozusagen. Und die zweite Kategorie, MNGW, also muss nicht gewusst werden. Dieser Bereich muss nicht von jedem Muslim gewusst werden. Zum Beispiel muss nicht gewusst werden von der Allgemeinheit der Muslime. Da machen Ulema das machen die Ulema. Also ich schreibe das dorthin schon. Und hier schreibe ich allgemein. So. Also, warum machen das die Ulema? Weil dieses Munkar zum Beispiel, was in der Individuum vorhanden ist, das ist etwas, wo schwierig ist, sozusagen. Also die Nusus zu verstehen, die Beweistexte zu verstehen. Und deswegen muss das ein Gelehrter dem erklären, weil es zum Beispiel schwierig ist oder weil das nicht allgemein bekannt ist und so weiter. Okay? Oder, er muss gewusst werden, das mal allgemein. Zum Beispiel, du bist ein Muslim, ein Wahid, und du bist in einem Dorf voller Mushrikin. Dann bringst du ihnen den Tawhid bei. Natürlich, ja. Das ist die Allgemeinheit der Muslime. Tayyip, und bei den anderen genauso. Also, hier, da habe ich geschrieben, und hier und da ist auch machen Ulema, und hier allgemein. Das ist für die Allgemeinheit der Muslime. Tayyip, jetzt gehen wir zum anderen Zweig. Und zwar das hier. Das ist genau dasselbe. Also ich schreibe hier diesmal nicht Ma'ruf Munkar, sondern ich lasse es einfach weg. Schreibe ich einfach. Achso. Ja, genau. Sassi. Stamm. Und Farai. Ein Munkar, Verzeihung, ja, ein Ma'ruf, das in der Gesellschaft begangen wird und das ein Fara'i ist. Zum Beispiel, sagen wir mal, Spende. Eine Spende, Taib. Oder hier ein Khilafa. Ma'ruf, das in der Gesellschaft ist und das Assassi ist, das heißt ein Stamm, Ma'ruf, ist zum Beispiel die Khilafa. Weil die Khilafa, die Scharia Allahs ist und die Scharia Allahs ist perfekt und beinhaltet alles Gute und verbietet alles Schlechte. Und deswegen. So, ein Ma'ruf, der Fara'i ist in der Gesellschaft, ist zum Beispiel eine Spende. Also die Gesellschaft, zum Beispiel der Khalifa, spendet irgendjemanden und so weiter. Und dann profitiert die Einzelperson sozusagen davon. So, jetzt haben wir zwei Beispiele für Ma'ruf erwähnt. Jetzt nehmen wir auch Beispiele für Munkar des jeweiligen Bereiches. So. Menschengemachte Gesetze. Oder ist ja das Recht allgemein? Munkar. So. Das hier. So, schauen wir uns das erstmal an. Also hier bei also hier ein Munkar, das von der Gesellschaft ausgeht und das Assassi ist, ja ein Stamm, wie zum Beispiel menschengemachten Gesetze. Menschengemachte Gesetze, das schadet jedem Menschen. Schadet jedem Menschen, der in diesem jeweiligen Land lebt, wo diese menschengemachten Gesetze durchgeführt werden. Und hier werden wir schauen, ein Munkar, das von der Gesellschaft begangen ist und das Fara'i ist, Zweig, wenn jemand zum Beispiel eine Gesellschaft behandelt, eine Einzelperson, ungerecht. Das ist ein Ma'ruf, Munkar, der Fara'i ist. So. Passt es da rein? Ja. So. Also hier ist es auch genauso. So, und es unterteilt sich auch wieder Ma'lum min ad-Dini bid-Darura und nicht Ma'lum min ad-Dini bid-Darura. Also ein Teil des Bereichs des Wissens, das jeder Muslim wissen muss und keiner davon entschuldigt ist. Und ein Teil des Wissens, was die Gelehrten wissen müssen und die Studenten, die Tolabul Ilm, und die Studenten des Wissens, ja, ne? Die Islam studieren, ja, ne? und ihn lernen. Ja, und da ist es genauso wie bei der anderen Seite, was ich gemacht habe. Also wie hier. Hier machen das die Ulema und hier die Allgemeinheit der Muslime zum Beispiel müssen das auch machen, die dazu, die in der Lage sind und die Bedingungen ja nicht erfüllen. Und die Bedingungen von Al-Ma'ruf und Munkar machen wir auch noch inshallah. Also das, wie man sie verbieten oder gebieten darf oder muss, ja, wie die Bedingungen dafür sind. Ja, wir beenden hier inshallah und Allah weiß es am besten. الله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين